están en Europa. Die durch ihr Tatkraft, ihr Engagement, ihre Leistungen unseren sozialistischen deutschen Friedensstaat zu dem werden diesen, was er 40 Jahre nach seiner Gründung ist, ein Grundpfeiler der Stabilität und der Sicherheit in Europa.